Vorfunk.de, der Art Lieflang Mix. Pushing through the market square, so many mothers sighing. The news had just come over, we had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. So much his face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. A brain hurt like a warehouse, had no room to spare. I had to cram so much, everything in there. All the fat skinny people, das war natürlich David Bowie, 5 Years. Guten Morgen, hier ist Art Lieflang mit der Art Lieflang Mix. Und wir spielen viel David Bowie in dieser Art Lieflang Mix. Natürlich wisst jeder Mann, dass er nicht mehr mit uns ist. Und ja, natürlich gibt es viele Programme über das Leben dieses sehr wichtigen Art- und Musikperson.

It was a day in that blue month, September, silent beneath the plum tree's slender shade. I held her there, my love so pale and silent, as if she were a dream that must not fade. Above us in the shining summer heaven, there was a cloud my eyes dwelt long upon. It was quite white and very high above us. Then I looked up and found that it had gone. And since that day, so many moons in silence have swum across the sky and gone below. The plum trees surely have been chopped for firewood. And if you ask, how does that love seem now? I must admit, I really can't remember. And yet I know what you are trying to say. But what her face was like, I know no longer. I only know I kissed it on that day. As for the kiss, I'd long ago forgot it. But for the cloud that floated in the sky, I know that still and shall forever know it. It was quite white and moved in very high. It may be that the plum trees still are blooming. That woman's seventh child may now be there. And yet that cloud had only bloomed for minutes. When I looked up, it vanished on the air. An meine Landsleute. Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten, habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen. Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen, als ob die Alten nicht gelanget hätten. Ich biet euch, habet, miet euch selbst Erbarmen. Ihr Männer, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr säßet unter Dächern schließlich jetzt. Hättet ihr auch das Messer nicht gesetzt, und unter Dächern sieht es sich doch besser. Ich biet euch, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen, müsst ihr um Einsicht eure Eltern bitten. Sagt laut, ihr wollt nicht in Ruinen wohnen und nicht das Leiden, was sie selber litten. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen. Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben, den Krieg zu dulden oder nicht zu dulden, ich bitt euch, lasset eure Kinder leben, dass sie euch die Geburt und nicht den Tod dann schulden. Ihr Mütter, lasset, lasset eure Kinder leben. Lied eines Freudenmädchens. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt. Und ich habe viel erfahren, Böses gab es viel, doch das war das Spiel, aber manches habe ich doch verahnt. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Musik. Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen. Aber das Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit allzu wenig kauft. Schließlich geht ja jeder Vorrat mal zu Ende. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Und auch wenn man gut das Handeln lernt auf der Liebesmess, Lust in Kleingeld zu verwandeln, wird doch niemals leicht. Nun, es wird erreicht, doch man wird auch älter unterdessen. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Da, wo die Arbeit und die Frau, womit du lebst, dein Auto und dein Lohn, der Anzug, den du trägst und was du sonst noch gern hast, bist und hörst und siehst, nicht morgen schon der Schnee vom vorigen Jahr ist und wo du sicher weißt, dass auch in 30 Jahren die Dinge, die du tatst, die meisten richtig waren, wo du noch lernen kannst, wie man's dann richtig macht. Und wo du alt wirst, ohne dass da einer lacht, da ist nichts großartig, das soll es auch nicht sein, weil wo was groß ist, ist es drumherum meist klein. Und wo ihr alles tut, dass euch da niemand stört, weil nämlich euch das Land und niemand sonst gehört. Ja, dieses Deutschland, mein ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Ja, dieses Deutschland, mein ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Und machst mal blauen Tag, das leistest du dir, Mann, und ziehst herum und siehst dir euren Laden an. So über Land im Herbst, wenn eingefahren ist und du die Felder weit und ohne Zäune siehst, gehst in paar Ställe rein, packst hier und da mit an, ihr sagt, was gut ist, was man besser machen kann, und gehst auch in ein Werk, wo deine Kumpel sind, hörst hin, was man da so in der Kantine spinnt, und misch dich ein und zeigst, wie weit ihr drüben seid. Ihr nehmt paar Schluck dabei und ihr kriegt keinen Streit, und hörst und riechst dich um, was sich so alles tut, und gehst nach Haus und denkst im großen Ganzen gut. Ja, dieses Deutschland, mein ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Ja, dieses Deutschland, mein ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Ja, dieses Deutschland, meine ich, das endlich denen gehört, die tausend Jahre lang geschafft und produziert, in Schlachten abgeschlacht zum Nutzen für Bayern. Bis zu der letzten Schlacht, da schlugen sie die Herren, wo dieser lange Weg nur noch Geschichte ist und auch Geschichte bleibt, weil man sie nicht vergisst. Und darum liest du an den Straßenplätzen dann so Namen wie die Rosa Luxemburg, Ernst Thälemann, Lumumba, Ho Chi Minh und Solidarität, weil nämlich anderswo der Kampf noch weitergeht und ist kein Traum das Land, geträumt aus rotem Mohn, nämlich ein Stück davon, das gibt es schon. Ja, dieses Deutschland, mein ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Ja, dieses Deutschland, mein ich, wo wir uns finden, unter den Linden und auch noch anderswo. Ja, das war Franz Josef Degenhardt und dieses Deutschland. Und davor hörten wir Gisela May mit das Freudenlied eines Freudenmädchen und an meine Landsleute. Und hier ist David Bowie wieder mit Love You Till Tuesday. Look through your window, look who sits outside. Little me is waiting, standing through the night. When you walk out through your door, I'll wave my flag and shout, beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till Tuesday. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Who's that hiding in the apple tree, clinging to a branch? Don't be afraid, it's only me, hoping for a little romance. If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool. Beautiful baby, I was very lonely till I met you on Sunday. My passion's never ending and I'll love you till Tuesday. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Da da da da, da da da da, da da da da. Let the wind blow through your hair, be nice to the big blue sea. Don't be afraid of the man in the moon, because it's only me. I shall always watch you until my love runs dry. Beautiful baby, my heart's aflame, I'll love you till Tuesday. My head's in a whirl and I'll love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, ba-ba-ba-bum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Da da da da da da da da da da da da. Well, I might stretch it till Wednesday. Have the time to learn the ways of you, sir, Mr. Grown-up. There's a special place in the rhubarb fields, underneath the leaves. It's a secret place and adults aren't allowed there, Mr. Grown-up. Go away, sir. Charlie Brown's got half a crown, he's gonna buy a kite. Jimmy's ill with chicken pox, and Tommy's learned to ride his bike. Tiny Tim sings prayers and hymns. He's so small we don't notice him. He gets in the way, but we always let him play with us. Mother calls, but we don't hear. There's lots more things to do. It's only 5 o'clock and we're not tired yet, but we will be very shortly. Sissy Stephen plays with girls, someone made him cry. Tony climbed a tree and fell, trying hard to touch the sky. Tommy lit a fire one day, nearly burnt the field away. Tommy's mum found out, but he put the blame on me and Ray. There is a happy land where only children live. You've had your chance, and now the doors are closed, sir. Mr. Grown-up, go away, sir. Das war Musik von Eisler natürlich mit der Magnita Song und davor das Morgenrot, den Morgenrot natürlich, dem der dritte Name von, doch? Ja, dem roten Morgenrot, dem Morgenrot entgegen und Volk und Waag mit Hans Eisler. Und ja, hier ist etwas, ja, ich zweifle, ob ich es spielen sollte. Ich bin nicht so religiös, aber dies ist doch bestimmt ja, auch sehr gute Weltmusik. Es ist aus Ghana, von einer Gruppe, die heißt Abba Judea, und das ist The Congregation in Namatumba. Das ist eine Kongregation mit Jewish people in jüdische Menschen, doch ja, in Uganda, ja. So, ja, ich spiele es doch. Hier ist der Abba Judea. Nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, nalimana o katondo yo, Bana katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, nari mana o katondo yo, Bana katonda mukulu, nari mana o katondo yo, I'm gonna go. katondo yo nari mana o katondo yo nari mana Gambula, Yuba, Uba, one decimal in Angala in Dania. Yuba, Uba, Menega in Agambula, Yuba, Uba, one decimal in Angala de Fida. Urumbira mani, Babo Gendangalo, who don't did it out. Urumbira mani, one decimal in Angala in Dania. Gambula, Yuba, Uba, one guess my Yanga in Dania. Urumbira mani, Babo Gendangalo, who don't get it out. Urumbira mani, one guess my Yanga defeated. Madonina Dege, also Ninangalo, who need it out. Urumbira mani, one guess my Yanga defeated. Donina motoka loso ni nangalo kunini lira urumbira mani wange simanyira ngabalinda ya adovuga gari loso vuga ngalo kuvugirira urumbira mani wange simanyira ngabalinda ya urumba umwele gaina gaumbula yuba umba I go, I'll always smell the Piedmont pie. There's a southern sadness that won't let go of this heart. Thank you. hebt een grenzeloze angst om af te wijken. Je hebt een grenzeloze angst om vreemd te gaan. Want morgen zou het wel eens kunnen blijken hoe moeilijk je verleiding kunt weerstaan. Je hebt een grenzeloze afkeer van agressie, toch kies je dagelijks voor een groot of klein gevecht. Jezelf te zijn is bijna een obsessie. Je denkt te lang, is dit nu goed of slecht? Maar als het menens wordt en als je hart verkeelt, omdat de rest crepeert, behalve jij, wat zul je dan wel doen? Er is geen uitweg meer. Je voelt je eenzaam worden, je bent onvrij. Maar als het menens wordt en als je hart verkeelt, omdat de rest crepeert, misschien ook jij. Wat zul je dan wel doen? Waar zul je dan wel staan? Er blijft geen uitweg over dan zij aan zij. En wantrouwt idealen, want mensen zijn nu eenmaal anders dan het schijnt. Je hebt de kunst om iets zo te vertalen dat het niets meer zegt en dus de zin verdwijnt. Het heeft geen zin om met jezelf te blijven vechten, en die bezwaren zijn je toch maar aangepraat. Er valt heus wel wat anders te beslechten dan waar je nu zo dikwijls stil bij staat. Want als het menens wordt en als je hart verkeelt, omdat de rest crepeert, behalve jij, wat zul je dan wel doen? Er is geen uitweg meer. Je voelt je eenzaam worden, je bent onvrij. Want als het menens wordt en als je hart verkeelt, omdat de rest crepeert, misschien ook jij. Wat zul je dan wel doen? Waar zul je dan wel staan? Er blijft geen uitweg over dan zij aan zij. Ja, dat is Swabots, Hollandische muziek, menens. En daarvoor speelden we hier, was waar, een stuk van een nieuw Amerikaans album. Maar dit, ja, was waar, ik heb nu mijn beeld, share mijn display weer terug. Dat was American Aquarium en Man I'm Supposed to Be. En we gaan weiter met David Bowie van een beetje storytelling. Hier was. Er war mal gut in Storytelling. So ist David Bowie Storytelling und das ist ein Live-Album. There's so many stories I could tell you. I wish I could have more time to tell you things like things I could tell you. Oh, you don't know the half of it. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame. The Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds. mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, for I've lived it 10 times or more. It's about to be lived again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the doorman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. It's the best-selling show. Is there life on Thank you, Marco. Welcome to Storytellers. Well, I'd like to bring on the rest of the artists who will be working with us tonight. In about 1968, my then publisher asked me if I would do an English lyric for a French song that he was managing at the time. It's called Comme d'habitude. Sorry. Comme d'habitude. And I said I'd have a crack at it. And I turned in the pitifully awful title, Even a Fool Learns to Love, which he rejected out of hand, quite rightly, I feel. And it passed on to Paul Anka, who did his own English lyric. And he called it, simply and effectively, My Way. So in retaliation... yeah, right. In retaliation, I wrote Life on Mars. But then I got my comeuppance when Miss Barbara Streisand decided to cover Mars. Going through one of her slightly more lost periods, she had her then-husband come hairdresser produce and arrange and probably blow-dry it. Anyway, I can tell you about the time that I first met Mark Bolan, who became a very, very good friend of mine. We actually met very early on in the 60s, before either of us were even a tadpole known. We were nothing. We were just two nothing kids with huge ambitions. And we both had the same manager at the time. And we met each other firstly painting the wall of our then manager's office. Hello, who are you? I'm Mark, man. Hello, what do you do? I'm a singer. Oh yes, so am I. You a mod? Yeah, I'm King Mod. Your shoes are crap. Well, you're short. So we became really close friends. Mark took me dustbin shopping. At that time, Carnaby Street, the fashion district, was going through a period of incredible wealth. And rather than replace buttons on their shirts or zippers on their trousers, at the end of the day, they just throw it all away in the dustbins. So we used to go up and down Carnaby Street. This is prior to King's Road. And go through all the dustbins around 9, 10 o'clock at night and get our wardrobes together. That's how life was, you see. I could also tell you that when we used to play the working men's clubs up north, very rough district. And I first went out as Ziggy Stardust. I was in the dressing room, one club, and I said to the manager, could you show me where the lavatory is, please? And he said, "Hi, look up that corridor, and you see the sink attached to the wall at the end. There you go." So I tottered briefly on my stack heel boots and said, "My dear man, I'm not pissing in a sink." He said, "Looks as though if it's good enough for Shirley Bassey, it's good enough for you." Then were the days, I guess. To down, they say I'm wrong. You take a thing. This little pretty ditty is from a new album that we've made called Hours. It's called Thursday's Child. Thursday's Child. It's a title not imbued with arcane knowledge, as you might think, but it was prompted by the memory of the autobiography of Eartha Kitt. When I was about 14, Eartha Kitt and D.H. Lawrence were some of my favourite bedtime reading. Not just my bedtime, the truth be known. I'd seen this paperback in W.H. Smith's of the Eartha Kitt life story, and she was standing quite sexily by a tree with the fields in the background, and it was called Thursday's Child. And that stayed with me since I was 14. I don't know why, but it just kind of bubbled up the other month when we wrote this. This song, I might point out, is not actually about Eartha Kitt. Sometimes I cry my heart to sleep, shuffling days and lonesome nights. Sometimes my courage fell to my feet. Lucky your sun is in my sky, nothing smile, lighting the darkness on my soul, innocence in your arms. Thursday's child. The late, but still irrepressible, Stevie Marriott and I were quite close buddies in the 60s. And Steve was very short, but long on big ideas. "I've got this idea," he'd say over eggs and bacon. "Why don't we form like this R&B duo and call ourselves David and Goliath? You be David." Yeah, well, at the time, I was messing about with a kind of a knockoff Muddy Waters band called the Mannish Boys. And one night, he came up to me in the dressing room and he said, "You know, I've got my mates Ronnie and Kenny together and we're going to form a band." "Yeah. Well, what we're going to do is get these like really big amplifiers and this enormous drum kit. Kind of like you, you know? But we're going to be really, really little. So we're going to call ourselves the Small Faces." Well, it worked out in a major way. This song comes from that same period, probably just a bit after that. It's the first song that I wrote and recorded as a solo artist. And it's called, well, it's a beautiful piece of solipsism. It's called "Can't Help Thinking About Me." And it does contain, Though some might disagree, two of the worst lines I've ever written. I actually have to sing this. "My girl calls my name, hi Dave, drop in, come back, see you around if you're this way again." You don't think that's the worst line? No. We won't even look at Tin Machine lyrics. We can look at who wrote them. Blind a computer, mate. So this one's called Can't Help Thinking About Me. That she can't stand the neighbors talking. I've got to pack my bags, leave this home, start walking. I'm guilty. I wish that I was sorry this time. I wish that I could pay for my crime, but I can't help thinking about me. When we used to go to church on Sundays, I lay awake at night, terrified of school on Mondays. It's too late now, I wish I was a child again. Wish I felt secure again, but I can't help thinking about me. Can't help thinking about me. I don't like that anymore. Come back to Stevie Marriott for a minute. We shared the services of a roadie. For the sake of this anecdote, we should just call him Doug Bennett. That's a name. Doug Bennett was a short, stocky, sulky, total illiterate. But he worked well for us. One day I got my hands on an American car. And I was excited, so I jumped into the driver's seat and put Dougie in the passenger seat, and we shot off up the motorway to a gig, going really quite fast. And needless to say, with my luck, the police pulled us over. And English plod came wandering over to the driver's window. What would be the driver's window on a British car? Tapped on the window. The window went down. He said, "Do you know how fast you were going, sir?" He said, "Name's Doug Bennett. Can't read nor write. Wasn't even fucking driving." That was David Bowie. Das war David Bowie. Mit Can't Help Thinking About Me, Rebel, First Day's Child und was war das erste? Man on Mars, ja. glaube ich, von das Album Storytellers. Ja, und das war ein Album, ich denke, aus, was war es, 1984, so etwas, glaube ich. Nein, ich sehe es nicht genau. Das ist wahrscheinlich nicht so. Aber ja, es ist doch interessant, diese Geschichte zu hören. Okay, Zeit für Musik, Weltmusik aus Greece. Στα σφαλμάτα σου ο καιρός αρχίζει και μετρά. Γεια σου, κάνε την καρδιά σου δάσος μεθυσμένο με πουλιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το μια ζωή στα λάθη. Η ζωή σε παίζει στα ψηλά. Η συμπάθη και ποιος θα σου μάθει πως η αγάπη μένει στα γιαπιά. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Δεν είναι η Ελένη που σε περιμένει, μια ζωή χαμένη τρέχει ολοταχώς. Στην πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, βγάλε την τελεία, ψάξε για το πώς. Τους χυμούς σου φως μου λύνω, το ένιγμα του κόσμου λύνω, το ένιγμα του κόσμου. Πίνω, πίνω, από τους χυμούς σου φως μου λύνω, το ένιγμα του κόσμου λύνω, το ένιγμα του κόσμου. Απ' τους χυμούς σου φως μου λύνω, το ενίγμα του κόσμου λύνω, το ενίγμα του κόσμου. Πίνω, πίνω, απ' το σχημό σου φως μου λύνω, το ενίγμα του κόσμου λύνω, το ενίγμα του κόσμου. Με τα κρύβω σου χάδι. Πίνω, πίνω, απ' τους χυμούς σου φως μου λύνω, το ενίγμα του κόσμου λύνω, το ενίγμα του κόσμου. Πίνω, πίνω, απ' τους χυμούς σου φως μου λύνω, το ενίγμα του κόσμου λύνω, το ενίγμα του κόσμου. Σαμάν να γοργο βασιλέψει. Παλιό μου τέρια να έρθει. Παλιό μου τέρια να αρθείς τι πάτε σου να φέξει. Άντες αμάν στι πάντε σου να φέξει. бістра кані та маляче плечі та кураче. Плечі та кураче чистера в єністо хор'йо, в черені та шокача. Та круляче пера по зепане. Пера по зепане йому де меріче сфорес. О, фідес на ме фане. Куляче пера по зепане. Ποιος διαωρός, ποιος διαωρός, ποιος διαωρός μικρή μου. Και κόψε τα κρουλιά σου. Και κόψε τα κρουλιά σου και χάσες χαϊδεμένη μου. Όλη την ομορφιά σου. Να κάνω τη δουλειά σου. Να κάνω τη δουλειά σου, να πλέκω κάθα τα χινή. Μικρή μου τα κρουλιά σου. Thank you. ачат зище рока в'їз мені. Зище рока в'їз мені ча ванеса діле моня, ах, ти как окрадене мір. Ja, das war Musik aus Portugal wahrscheinlich. Sie hörten Lisboa von mal sehen, wie war es? Ala dos namorados, ja. Ala dos namorados. Lisboa und danach Au Sul. Und hier ist David Bowie mit Station to Station. you say life's taking you nowhere. That sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. This must be the lost, that's all. Once I'm digging, you see, for little souls. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Didn't walk luck and you looked in time. Never looked back, walked tall at fine. Come live up for baby. I'll stick with you, baby, for a thousand years. What the fool will put you in these golden years? Golden years. And it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car, 20 foot long. Don't cry, my son, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up for baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Go, oh, oh. David Bowie, Golden Years en Station to Station. Beide stukken komen van das album Station to Station. En dat bedeutet wieder das Ende dieses Adlefang-Mixes. Ik heb nog een stuk van David Bowie. Ik wens Ihnen een goede Sonntag of een goede Mittwoch. Das ist natürlich abhängig, wenn man zuhört, wann man zuhört. Okay, hier ist noch einmal David Bowie, schlaf wohl vielleicht. Hier ist Word on a Wing von das Album Station to Station. Bis nächste Woche. Like a